1. Das Wort des Herrn Ergingen Ming mit Folgen der Botschaft. 2. Menschensen, Richter den Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Ros, Mesekund Thubal, und Prophezeigungen in. 3. Verkunde im, das Gott, der Herr, erklärt, ich Word gegen dich vorgehen, Gog, du Fürst von Ros, Mesekund Thubal. For ich Word dich lenken, haken in den Kiefer legen und dich zusammen mit deinem gesamten hier, deinen Ferden und Reiten, die Praktik aus Gerustit sind, herbeiführen. 5. Persian, Kasch und Put werden dich begleiten, wobei sie all mit Schilden und Helmen ausgestattet sind. 6. Ebenso werden Gomer mit all seinen Truppen sowie das Haus Tagama ausdem fernen Norden mit all seinen Verbanden und Weilen weiteren Volken und Dana Seed sein. 7. Bereite dich grundlich vor und halte dich bereit, so will du als auch die gesamte Mensch, die sich um dich versammelt hat, damit du an Führer sein kannst. 8. Nach langer Zeit wirst du den Befehl erhalten, in ein Land einzumarschieren, das sich vom Krieg erholt hat und dessen Bewohner aus vielen Nationen auf den Bergen Israels gesammelt worden. 9. Du wirst wie ein heftiger Sturm heranziehen und das Land wie ein dunkel Wolk bedecken, begleitet von deinen zahlreichen Truppen und vielen verbündeten Volken. 10. Gott, der Herr, sagt voraus, dass dir in jenem Tag bost gedanken kommen werden, woraufhin du einen hinterhaltigen Plan entwerfen wirst. 11. Du wirst beschließen, eine Fiends Land one Schutzmauern zu you befallen und Menschen anzugreifen, die in Sicherheit und one Riegel oder Tor leben. 12. Dein Zell Word ist sein, Büt zu machen und die Gutter eins Vokes zu plundern, das aus der Gefangenschaft zu Ruckerkot ist und nun im Mittelpunkt der Erde lebt. 13. Saber, Dedan und die Korflut von Tarsis werden dich fragen, ob du ne gekommen bist, im Silber, Gold und wie zu roben und Wertvoll Büt weg zu schleppen. 14. Prophezei die Schalb, Menschensen, und Sage zu Gog, so spricht Gott, der Herr, wirst du nicht genau dann aufbrechen, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt? 15. Du wirst aus deiner Heimat im fernen Norden kommen, begleitet von einer gewaltigen Armee und vielen Volken, die also führt in den Kampf ziehen. 16. Du wirst gegen mein Volk Israel verrucken wie ein Wolk, die das Land einhalt, dies geschieht in der fernen Zukunft, damit die Volken mich erkennen, wenn ich mich in dir als heiliger Weise. 17. Gott, der Herr, fragt, bist du nicht dergenig, von dem ich verlange Zeit durch mein Diener, die Propheten Israels, gesprochen habe, die über jar hinweg den kommen ankündigten. 18. Und dem Tag, und dem Gog das Land Israel angreift, word mein Zorn heftig entbrennen, erklärt Gott, der Herr. 19. In meinem leidenschaftlichen Eifer und meinem großen Groll erkle ich, das und jenem Tag ein gewaltiges Erdbeben das Land Israel erschatten word. 20. Alle Busen, von den Fieschen im Meer bis zu den Menschen auf der Oder, wer den vor mir sitten, waren Berger Einstürzen und Jied Mauer zu Boden fault. 21. Ich word auf all meinen Bergen das Schwertgegen Gog herbeirufen, erklärt Gott, der Herr, so dass in der Verwirrung jeder Soldat sein Waff gegen den eigenen Kameraden richten word. 22. Ich Word in Dirch Suchen und Blutvergießen bestrafen und gewaltig Region Gus, Hagelstein, Führer und Schweffel auf in unsein verbundeten Herabregnen lassen. 23. Auf dies Weise Word ich mein Gross und Heiligkeit vor den Augen vieler Nationen offenbaren, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin.